Lektion 8. Text 1. Wir sind jetzt am Südbahnhof. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer kleinen Stadtrundfahrt im gemütlichen Appleby Express. Das ist einmalig, meine Damen und Herren. Sie können ganz ruhig beim Schöpfchen sitzen, an Ihrer Brezel knabbern und sich die Sehenswürdigkeiten von Frankfurt angucken. Mit unserem rollenden Stimmungslokal ist das alles kein Problem. So, wenn Sie jetzt alle angeschnallt sind, dann kann's losgehen. Wir sind jetzt am Südbahnhof, damit verrate ich Ihnen kein Geheimnis. Wir biegen jetzt rechts ab in die Schweizer Straße und da sind wir auch schon mitten in Sachsenhausen. Gucken Sie, hier am Schweizer Platz sehen Sie die Haltestelle von der Konkurrenz, von der U-Bahn. Die fährt natürlich viel schneller als wir, aber da ist es lange nicht so gemütlich, da gibt's nichts zu trinken und zu sehen gibt's auch nichts. So, jetzt fahren wir links durch die Gartenstraße und jetzt rechts in die Stresemannallee. Und jetzt sind wir auch schon auf der Friedensbrücke und fahren über den Main. Weiter geht's durch die Basler Straße und gleich geht's rechts ab in die Münchner Straße. Aber gucken Sie erst mal nach links, da sehen Sie den Hauptbahnhof. Das ist nicht nur der größte in Deutschland, sondern auch der schönste. Da haben sie ja auch von 1881 bis 1888 dran gebaut. Und hier in der Münchner Straße und daneben in der Kaiserstraße, da finden Sie einen Nachtclub neben dem anderen. Aber billig ist das nicht. So, jetzt kommt die Kultur. Hier sind wir am Theaterplatz. Rechts sehen Sie unser Theater mit der neuen Oper, dem Schauspiel und dem Kammerspiel. Und links sehen Sie das BFG-Hochhaus. Das ist mit 147 Meter eines der größten Hochhäuser von Frankfurt. Und darin haben wir eine schöne Ladengalerie, da können Sie bummeln und einkaufen. Weiter geht's durch die Weißfrauenstraße und die Bethmannstraße. Trinken Sie noch einen Schluck, meine Damen und Herren, gleich kommen wir zur Wiege der deutschen Demokratie. Hier links sehen Sie die Paulskirche. Hier hat 1848-49 die deutsche Nationalversammlung getagt. Aber das brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen, das wissen Sie ja selber. So, hier halten wir mal kurz. Schauen Sie nach rechts. Jawohl, das ist der Römer, das Wahrzeichen von Frankfurt. Hier sitzt unser Stadtparlament, der Magistrat und der Oberbürgermeister. Naja. So, jetzt fahren wir weiter durch die Braubachstraße. Gucken Sie nach rechts raus, die große Kirche da, das ist unser Dom. Die größte Kirche von Frankfurt. Hier haben sie früher die deutschen Kaiser gekrönt. Und hier an der Ecke Berliner Straße, kurz Schumacherstraße, das ist das alte Dominikanerkloster. Das liegt direkt an der alten Stadtmauer. So, jetzt fahren wir durch die Badonstraße und rechts ab in die Lange Straße. Über die Obermainbrücke kommen wir zurück nach Sachsenhausen. Hier ist die Dreieichstraße. Schauen Sie mal rechts raus, die vielen kleinen Gästchen. Das ist Alt-Sachsenhausen. Hier gibt es auch ein gutes Stöffchen. Hier können Sie nachher hingehen und weiter trinken, wenn Sie noch nicht genug haben. Hier treffen Sie nicht nur Frankfurter, sondern auch Touristen aus der ganzen Welt. So, jetzt fahren wir noch durch die Texturstraße und links runter zum Diesterwegplatz. Trinken Sie Ihr Glas leer? Ja, und da sehen Sie den, richtig, den Südbahnhof. Endstation, meine Damen und Herren, wir sind wieder daheim. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.